Herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur und ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr. Und dieses werden wir mit einer kontemplativen Sendung beginnen. In den nächsten 90 Minuten hören wir unter anderem Musik von Carlos Walker, Emily A. Sprague, Leon Thomas, Angel Bad David, Andrew Peckler, Maria Monti und vielen anderen. Meine Lieblingsplatte von 2019 ist ein Reissue, das auf dem Revenge International Sublabel Freedom to Spend erschienen ist. Ursprünglich kam die Platte in dem Jahr heraus, in dem ich geboren wurde, 1975. Der Musiker ist Ernest Hood, die Platte heißt Neighborhoods und auf ihr spielt Hood Zither und Synthesizer, die er um eine Sammlung aus Field Recordings arrangiert, die er in seiner Nachbarschaft in Portland, Oregon seit Mitte der 50er Jahre aufgenommen hat. Der letzte Satz in den Liner Notes lautet: How familiar, how indelible the pictures are, aromas of soft velvet days, strong friendships, fears, hates, loves. If the music seems a little bittersweet, well, isn't that the taste of nostalgia? Wir hören jetzt Saturday Morning Dose von Ernest Hood. Thank you. Fuchsia, geschrieben Füchsa, eine Band aus Detroit, die 1994 von Randall Neiman und Ryan Anderson gegründet wurde und die sich in den klanglichen Fußstapfen von Suicide und Spaceman 3 bewegt und manchmal auch ganz flächige Ambient-Stücke macht, wie wir jetzt gerade gehört haben. Inside heißt das Stück, es ist auf der LP Dirty D von 2013 drauf. Emily A. Sprague ist eine momentan in L.A. lebende Musikerin und hat ihre erste Platte 2011 veröffentlicht. Damals machte sie noch eher folkige Singer-Songwriter-Musik, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Cat Power. Ihre letzten beiden Platten Water Memory und Mount Vision gehen da schon in eine ganz andere Richtung. Sie kamen 2017 und 2018 erst als selbst releasede Kassetten raus, haben aber im vergangenen Jahr ein Vinyl-Release auf Revenge International bekommen. Diese letzten Platten sind freier und experimenteller in der Form. Die Künstlerin singt nicht, sondern rezitiert manchmal eigene Gedichte. Hauptsächlich aber geht es um Klänge, nicht um Lyrics. Bei Water Memory werden starke aquatische Klangbilder evoziert. Man hat das Gefühl, dass die Sounds in Wellen an uns herangetragen werden. Wie zum Beispiel bei Water Memory One, das wir jetzt hören. Thank you. Maria Monti ist eine italienische Sängerin und Schauspielerin, die in den 60ern als Kabarettsängerin anfing, in den 70ern dann zu avantgardistischem Folk wechselte. Zusätzlich arbeitete sie als Schauspielerin. Sie ist zum Beispiel in Sergio Leones Giù la testa zu sehen oder in Massimo Dallamanos Giallo Cosa avete fatto a Solange oder in Bernardo Bertoluccis 1900. Wir hörten Il Pavone, der Pfau, von ihrem 1974er Album Il Bestiario, das vor 2 Jahren auf Unseen Worlds auf Vinyl wiederveröffentlicht wurde. Ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio und wir machen weiter mit Cara Liz Coverdale, einer kanadischen Komponistin, Musikerin und Künstlerin aus Montreal, die Orgel, Klavier und Synthesizer spielt. Ihre EP Grafts von 2017 landete auf einigen besten Listen von Magazinen und darauf ist auch das Stück, das wir jetzt hören, Moments in Love, das ich auf der sehr guten Late Night Tales Zusammenstellung von Floating Points entdeckt habe, die letztes Jahr rausgekommen ist und von der wir noch 2 weitere Stücke im Verlauf der Sendung hören werden. Heatwaves, Forward to the Sun von Carlos Nino and Friends vom Album Aurora's Mushroom Tenderness von 2014. Für seine And Friends-Platten lädt Carlos Nino aus seinem Umfeld Musikerinnen und Musiker ein, die in den unterschiedlichsten Musikstilen beheimatet sind. Von Hip-Hop über Jazz zu Ambient. Bei dem Stück, das wir hörten, spielten zum Beispiel Daedalus, Kamasi Washington und Jesse Peterson mit. Ebenfalls aus Kalifornien ist Conrad Pretzel, dessen Musik dem New Age zuzurechnen ist, den man auf Carlos Ninos Platten ja auch gerne finden kann, wenn er zum Beispiel Iasos einlädt zum Mitspielen. Pretzel jedenfalls bringt seit den späten 80ern auf seinem Label Paleo Recordings New Age-ige Synth-Klänge mit imaginierten paläolithischen Sounds vermischt heraus. Wir hören jetzt von seinem 1988er Album Between Present and Past das Stück Fish That Walk on Land. Thank you. Thank you. Alain Bellech mit dem Stück Sea Fluorescent vom gleichnamigen Album von 1976. Sea Fluorescent ist ebenfalls auf Floating Points Compilation für Late Night Tates drauf, die letztes Jahr rausgekommen ist und die ich sehr empfehlen kann. Eine tolle Mischung aus Jazz, Ambient, Fusion und melancholischem Soul. Ihr hört die Abendlandung bei Kashmir Radio. Als nächstes kommt jetzt das Stück Anxiety von der belgischen Band North, South, East, West, das 1975 auf einer Single auf dem belgischen Label Biram herausgekommen ist. Komponist des Stücks ist François Vallière, a.k.a. Francis Goyard, belgischer Komponist, der für die unterschiedlichsten Musiker und Bands Songs geschrieben hat. Vom deutschen Orgelschlagermusiker Klaus Wunderlich über The JJ Band aus Charleroi bis hin zur ebenfalls belgischen Jazzband Placebo. Wir hören jetzt aber Anxiety von North, South, East, West. Yeah. There was a time when peace was on the earth, and joy and happiness did reign, and each man knew his worth. In my heart, how I yearn for their spirits' return, and I cry as time flies. There is a place where love will always shine, and rainbows are the shadows of love that's so divine. And the glow of that love will light the sky up above, and it's free. Can't you see? Come with me. The Creator has a master plan, and happiness for every man. The Creator has a master plan, happiness for every man. The Creator has a working plan, happiness for every man. The Creator has a master plan, peace and happiness. Creator makes but one demand, happiness through all the land. Yeah, yeah, yeah. Leon Thomas und The Creator Has a Master Plan, Peace, von seinem Debütalbum Spirits Known and Unknown von 1969. Leon Thomas, der John Coltrane des Jazzgesangs, hat das Stück zusammen mit Pharoah Sanders geschrieben, der es dann auch als zentrales Element auf sein Album Karma setzte. Leon Thomas war bekannt für seine Vielschichtigkeit beim Gesang, in den er unter anderem Jodelelemente einführte, wie wir vorhin ganz kurz gehört haben. Einige Jazzjournalisten halten ihn für einen der erfindungsreichsten Jazzsänger seiner Zeit. Ein tolles, kosmisch-spirituelles, jazziges Album hat im vergangenen Jahr auch die Chicagoer Klarinettistin und Komponistin Angel Bat David veröffentlicht. The Oracle heißt es. Die meisten Klänge auf The Oracle sind von Angel Bat David selbst eingespielt, overdubbed und produziert worden, aufgenommen größtenteils mit ihrem Handy auf unterschiedlichen Reisen und an verschiedenen Orten. In den Texten geht es um die schwierige Situation für Afroamerikaner in Trumps USA. Klanglich finden wir darauf Celestial Psalms, Spiritual Jazz Experiments and Homemade Hymns, wie es auf dem Cover steht. Wir hören uns jetzt das melancholische Anfangsstück Destination Dr. Yusef Lateef an. Schöne Jazzmusik wird und wurde auch im Baltikum gespielt und aufgenommen. Eine tolle Platte ist zum Beispiel Caderico von Collage, 1974 auf dem sowjetischen Label Melodia erschienen. Collage war ein estnisches Ensemble, das drei Alben veröffentlicht hat, Collage, Caderico und Keokiri. Zwischen Jazzstücken findet man immer wieder estnische Folk-Arrangements, Runo-Songs genannt. Wir hörten jetzt gerade Tuta Nutab Ema, eine Tochter, die über ihre Mutter weint. Ihr hört Kashmir Radio und die Sendung Abendlandung mit Jean-Marie Dur am Apparat. Das ist in der brasilianischen Musik neben Samba, Bossa Nova und Tropicalia noch viel mehr zu entdecken gibt, haben die zwei Outro Tempo Compilations auf Music from Memory gezeigt. Neben den eher avantgardistischen Klängen gibt es aber auch ganz wundervolle, jazzige, melancholische Folkmusik zu entdecken, wie zum Beispiel die LP A Frauta de Pa von Carlos Walker von 1975, von der wir jetzt das Stück Via Lactea hören und danach dann noch ein weiteres Stück O Cavalheiro Eus Moinchos. Grito de dor e morte. Se abre a porta ao sinal da rota, atravessa a noite de seda, o caminho de leite que sobe a cidade de luz. Claridade se abre e solta ao sinal da roda, atravessa em silêncio de seda o caminho de leite que sobe a cidade. scritto c'è dori morti se apri sotto o se non da rotte attraversa a noite di sede o cammino di leite che sobe a cidade di luz claridade se abre e solta ao sinal da rota e da volta ao som da tarde as folhas do tempo jornais da cidade. Existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, varrer as esfinges das encruzilhadas. Todo esse tempo foi igual a dormir num navio, sem fazer movimento, mas tecendo o fio da água e do vento. Eu, baderneiro, me tornei cavaleiro, malandramente. Pelos caminhos, meu companheiro tá armado até os dentes. Já não há mais moinhos como os de antes. antigamente. Zwei Stücke vom brasilianischen Musiker Carlos Walker hörten wir, Via Láctea und O Cavaleiro e os Moinhos, vom großartigen 1975er Album A Frauta de Pé. Auf dem New Yorker Label Unseen Worlds sind in den vergangenen Jahren einige tolle Platten rausgekommen, zum Beispiel von Laurie Spiegel, Jacqueline Humbert, Carl Stone, Robert Hay oder Maria Monti, die wir vorhin gehört haben. Auf dem Label erscheint Altes in Form von Reissues, aber auch Neues, wie zum Beispiel die Platte Rivers Without Banks von Leo Swirsky, ein amerikanischer Musiker und Komponist, der in Den Haag lebt. Der Titel River Without Banks stammt aus dem Buch Tree of Music des Musikwissenschaftlers Genrik Orlov. In einem Kapitel zeichnet Orlov die Geschichte der geistlichen Musik in der westlichen und östlichen Tradition nach und zeigt, wie die bestimmten Formen, zum Beispiel des Gesangs oder der Ragas, die Trennung zwischen dem physischen, dem körperlichen und dem geistigen, im Titel dem Ufer und dem Fluss, als Analogie aufzuheben versuchten. Wir hören jetzt von dieser Platte das Stück Trembling Instance. Thank you. Die Sendung neigt sich dem Ende zu und an dieser Stelle möchte ich gerne dann ein Stück spielen von Andrew Pecklers neuer Platte. Die Platte heißt Sounds from Phantom Islands. Das Stück, was ich gleich spielen werde, Description of Rain over Frisland. Auf diesem Album führt Peckler seine zeitgenössischen Exotika-Kreationen fort, die er auf seinem 2016er Album Trist Tropik begonnen hat. Für die Platte hat er sich mit dem Phänomen der Phantominseln beschäftigt, Inseln, die vor 100 Jahren oder mehr, vor Hunderten von Jahren gesehen wurden, anschließend auf Karten eingetragen wurden, die sich aber heute partout nicht mehr auffinden lassen. Die Stücke auf diesem Album basieren auf Aufnahmen, die Peckler für die interaktive Online-Karte Phantom Islands A Sonic Atlas gemacht hat, die er mit der Kulturanthropologin Stephanie Kiwi-Menrath entwickelt hat und die ihr euch unter andrewpeckler.com/phantom-islands anschauen und anhören könnt. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Abendlandung. Mein Name ist Jean-Marie Duhr. Wir hören uns wieder in 4 Wochen hier im Kashmir Radio. Und nun gute Nacht mit Andrew Pecklar. Thank you.